بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومزل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe, eine Reise ins Jenseits, und sind angekommen bei dem Thema die Kuffar an dem Tage des Gerichts. Was wird also die Situation der Kuffar am Tage des Gerichts, was mit den Kuffar an diesem Tage passieren wird, wie ihre Lage sein wird. Wenn du den Wert der Dunya mit der Akhira vergleichen willst, dann musst du die Dunya durch die Akhira teilen. Dann erkennst du den Wert der Dunya. Okay? Das heißt, sagen wir mal, die Dunya ist von jemandem erlebt 60 Jahre lang. Und seine Akhira ist das Ewigkeit. Das heißt, er wird nicht vergehen. Seine Seele ist für die Ewigkeit erschaffen. Sein Körper hat eine begrenzte Zeit. Sein Körper lebt vielleicht 70 Jahre, 60 Jahre oder vielleicht sogar 100 Jahre, aber nach diesen 100 Jahren stirbt er und danach seine Seele geht ins Jenseits. Und in diesem Jenseits, seine Seele wird nicht aufhören zu existieren. Wenn er ein Kafir ist, wird er aus der Hölle niemals austreten. Und es gibt keine Meinungsverschiedenheit darin. Wenn er ein Muslim war und er war rechtschaffen, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn ins Paradies eintreten lassen und er wird ihn niemals dort rausholen. Aber wenn er ein muslimischer Sünder ist und wenn er Allah ihm nicht vergibt, außer indem er ihn in der Hölle straft, dann wird er einige Zeit in der Hölle verbringen und danach ins Paradies eintreten. Aber wisse, dass selbst eine Sekunde für den Menschen in der Hölle zu ertragen, schon gewaltig ist. So, jetzt haben wir gesagt, der Wert von Dunya sind 60 Jahre und der Wert von Akhira ist unendlich. So, jetzt wenn du 60 geteilt durch unendlich machst, was kommt raus? 0. Das heißt, der Wert von Dunya im Gegensatz zu Akhira ist gleich 0. Selbst wenn du auf Dunya 1 Million Jahre leben würdest, wenn du 1 Million teilst durch die Unendlichkeit, dann kommt 0 heraus. 1 Million Jahre Dunya im Vergleich zu Akhira ist gleich 0, hat keinen Wert. Und die Situation des Käfers am Tage des Gerichts ist in 3 geteilt. In 3 Teile. Das erste ist Al-Dhul wa Hawan. Al-Dhul wa Hawan. Das heißt Erniedrigung und Schande. Für den Kafir am Tage des Gerichtes ist Erniedrigung und Schande auferlegt. Sura 70, Vers 43 bis 44. Dem Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden sie hastig zu einem aufgerichteten Opferstein laufen, mit demütigen Blicken, bedeckt mit Erniedrigung. Das ist der Tag, der ihnen immer wieder angedroht wurde. Und es ist nicht so, dass wenn du wieder auferweckt wirst, dass du sanft aufgeweckt wirst. Es heißt dann nicht, ja Abdullah, komm, steh auf, es ist Zeit. Und dann stehst du ganz gemütlich auf. Nein. Ins Horn wird geblasen, das zweite Mal oder das dritte Mal nach manchen Gelehrten. Danach, du reißt dich aus dem Grab raus und danach, du wirst aus dem Schlaf rausgerissen, yani. Nicht ganz sanft geweckt, du wirst rausgerissen aus dem Schlaf durch diesen Stoß an dem Horn. Sura 14, Vers 42 bis 43. Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. Sie kommen hastend, die Köpfe hochhalten, ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück und ihre Herzen sind leer. Was heißt, dass ihre Blicke starr werden? Das heißt, sie blinzeln nicht. Diese Leute, die blinzeln nicht einmal. Die sind so, ja, so gespannt und so verängstigt von dem Horror an diesem Tage, dass sie nicht mal in der Lage sind zu blinzeln. Und ihre Herzen sind leer. Das heißt, dass ihre Herzen in ihren Hälsern hängen. Die Herzen sind in ihren Hälsern. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Yawm al-Qiyamah, die Sonne wird nahe gebracht, wie ein Mill. Die Sonne wird am Yawm al-Qiyamah wird nahe gebracht, wie ein Mill Entfernung. Was ist ein Mill? Da unterscheiden sich die Gelehrten in der Auslegung dieser Bedeutung. Der ein Teil sagt, Mill ist Kilometer. Das heißt, Verzeihung, Meile. Meile. Eine Meile ist, glaube ich, 1,3 Kilometer. Glaube ich. Oder 1,5, Allah alam. Al-Muhim, entweder ein Kilometer oder diese, was man unter die Augen schmiert, also unter die Wimpern. Diese Wimperntusche oder so heißt es, glaube ich. Das, was man unter, also so, ein Mil. Entweder ein Kilometer wird die Sonne nahegebracht oder so, was man sich unter die Augen tut. Das ist Kochel, yani. So nahe wird die Sonne eingebracht. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Leute werden gemäß ihren Sünden schwitzen. Manche erreicht das bis zu ihren Knöcheln, also Fußknöchel, andere bis zu Knie, andere zu Schultern, andere ertrinken darin. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim. Also die Leute werden gemäß ihren Sünden schwitzen, Yawm al-Qiyamah. Und derjenige, der mehr Sünden hat, wird dort mehr schwitzen an diesen Tagen. Und du musst dir vorstellen, wie lang ist der Tag von Yawm al-Qiyamah? Das hatten wir in einem Vortrag schon erwähnt davor. Allah sagt in Surah Al-Ma'arij, Surah 71, يوم تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. An diesem Tag, ja, an dieser Tag 50.000 Jahre. Jetzt stell dir vor, an diesem Tag 50.000 Jahre und die Sonne ist ein Kilometer oder nur die Entfernung wie zu deinem Auge hinter dir oder über dir. Ein Kilometer. Und wir wissen, dass die Sonne sehr heiß ist. Und die Sonne von uns hier in der Dunya ist sehr weit entfernt. Und trotzdem im Hochsommer in der Wüste, da würden wir sogar krank werden wegen der Hitze, wenn wir keinen Sonnenschutz hätten oder nutzen würden. Und 50.000 Jahre ist die Sonne hinter dir und du ertrinkst in deinen Schweiß vielleicht. Und 50.000 Jahre ertrinkst du in deinen Schweiß. Oder dein Schweiß hängt dir bis zu deinen Knien. Oder bis zu deinen Schultern. Das ist ein sehr gewaltiger Tag. Wo sind die Rechtschaffenen an diesem Tag? Die rechtschaffenen Mu'minin, die rechtschaffenen Mu'minin sind unter dem Throne Allahs. Also im Schatten von seinem Thron sind die rechtschaffenen Gläubigen. Und für die Gläubigen ist es keine 50.000 Jahre, sondern wie wir erwähnt haben, nur die Zeit von Asr bis Maghrib Gebet. Oder von Duhr bis Asr, ich weiß nicht mehr genau, wie die Überlieferung war. Also nur eine Gebetszeit. So lange wird Yawm al-Qiyamah für die Gläubigen Rechtschaffenen andauern. Aber für die Kuffar 50.000 Jahre. Taib. Zalame, Ungerechten. Also für die Kuffar, die ungerecht sind. Und die Kuffar, Allah sagt über sie, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und die Kuffar sind die Ungerechten. Also Zalame ist unser nächster Punkt, Ungerechten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 25, Vers 27, und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen, o hätte ich doch dem Gesandten seinen Weg eingeschlagen. O hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. Also er wird eine extreme Reue haben, Yawm al-Qiyam, der Kafir. Und seine Reue, er wird sich in seine Hände beißen. Er beißt sich in seine beiden Hände rein. Und er zerfetzt sich richtig seine Hände. Er beißt richtig in seine Hände und er spürt den Schmerz nicht mal. Weil dieser Tag so gewaltig ist, da spürt er gar nicht, wie er in seine Knochen durchbeißt. Und Surah 30, Vers 12. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, werden die Übeltäter ganz verzweifelt sein. Surah 4, Vers 42. An jenem Tag hätten es diejenigen gern, die ungläubig waren und sich dem Gesandten widersetzten, wenn sie gleich der Erde wären. Und sie werden vor Allah keine Aussage verheimlichen. So. Ach ja, die Eier, die ich vorhin erwähnt habe, war nicht 71, Surah 71. Das war Surah 70, Vers 4. Also Surah Al-Ma'arij, Surah 70, Vers 4 mit den 50.000 Jahren. Zweitens, also die zweite Sache, die dort sein wird, ist Ihbatul Amal. Ihbatul Amal bedeutet, alle Taten werden nicht angenommen. Also keine Tat wird angenommen. Von den Kuffar wird keine Tat angenommen. Ihbatul Amal. طيب. Weil wir wissen, jeder Ibadah hat Bedingungen. Und von jeder Ibadah ist eine Bedingung, dass man ein Muwahhid ist. Dass man Muslim ist. Okay? Surah 24, Vers 39. Die Werke derjenigen aber, die ungläubig sind, sind wie eine Luftspiegelung in einer Ebene, die der Durstige für Wasser hält. Wenn er dann dorthin kommt, findet er, dass es nichts ist. Aber findet Allah da, der ihm dann seine Abrechnung in vollem Maß zukommen lässt. Eine Strafe. Allah ist schnell im Abrechnen. Also die Werke der Kuffar sind wie eine Fata Morgana. Die sehen die so am Horizont, dann gehen sie da hinten und dann sehen die, dass da gar nichts ist. Die Taten der Kuffar waren nicht angenommen. Also die guten Taten. Surah 24, Vers 40. Oder sie sind wie Finsternisse in einem abgrundtiefen Meer, das von Wogen überdeckt ist, über denen nochmals Wogen sind, über denen wiederum Wolken sind. Finsternisse, eine über den anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen. Und wem Allah kein Licht schafft, für den gibt es kein Licht. Am Yawm al-Qiyamah, am Sirat, an der Brücke, da gibt es kein Licht für die Kuffar. Die Kuffar strecken ihre Hände aus und sehen ihre eigene Hand nicht. Und da wirst du gemäß deinem Licht, was du hast, wirst du die Brücke überqueren können. Und umso mehr Licht, beziehungsweise umso mehr Iman du in Dunya hast, umso stärker ist dein Licht am Sirat an Yawm al-Qiyamah. طيب. Aber über die Kuffar gibt es sowieso keine gute Tatabrechnung. Aber zum Misan kommen wir inshallah noch, zu der Waage. Al-Muhim, am Sirat werden Gläubige und Munafiqin durchgenommen. Aber die Kuffar, soweit ich weiß, sind schon davor weg. Surah 14, Vers 18. Dies ist das Gleichnis derjenigen, die ihren Herrn verleugnen. Ihre Werke sind wie Asche. Ihre Werke sind wie Asche, auf die der Wind an einem stürmischen Tag heftig bläst. Yani, Asche ist da, der Wind kommt und trägt diese Asche weg. Was ist dann? Weg. Mit dieser Asche ist dann weg. Und das ist ein Vergleich wie zu den Taten der Kuffar. Die Kuffar machen ihre Taten und dann kommt der Wind und ihre Taten gehen einfach weg. Weil es gibt zwei Bedingungen, dass eine Tat angenommen wird. Es gibt zwei Bedingungen, dass eine Tat angenommen wird. Die erste Bedingung ist was? Al-Ikhlas. Dass man aufrichtig diese Tat nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein Wohlgefallen tut. Der Beweis dafür ist Surah 98, Vers 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und er hat ihnen nichts anbefohlen, außer Ikhlas im Dien zu haben. Also aufrichtig zu machen für Allah. Zweitens, Ittiba', folgen. Ittiba' an wen? An Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen und seiner Sunna, gemäß seiner Sunna. Zum Beispiel, wir machen das Gebet, das fünfmal tägliche Gebet, weil Allah es uns im Koran befohlen hat. Und wir beten dieses Gebet nur für das Wohlgefallen Allahs. Und wie beten wir es? So wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gebet verrichtet hat. Nicht aus seinem eigenen Kopf, sondern wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Taib. Sura. Und noch zu Allah sagt ja, ihre Werke sind wie Asche. Und da gibt dieses Gleichnis, weil Asche, selbst wenn wir 100 Tonnen Asche haben, 100 Tonnen Asche haben, auch wenn wir so viel Asche haben, Asche ist wertlos trotzdem. Auch wenn die Kuffar sehr viele gute Taten getan haben, wie Berge, trotzdem sind diese Berge an guten Taten sind wertlos und nicht angenommen. Taib, Surah 25, Vers 23. Und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehtem Staub machen. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu erklärt, was verwehter Staub ist. Also was damit gemeint ist. Er sagt, wenn du in einem dunklen oder halbdunklen Raum bist, und es gibt ein kleines Fenster, durch das Licht kommt. Dann siehst du kleine Partikel, durch die Luft fliegen. Das ist Haba und Manthura ist verstreut. Sura 18, Vers 103 bis 106. Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren, deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln würden. Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Bewegung mit ihm leugnen, Begegnung. So werden ihre Werke hinfällig und so werden wir ihnen am Tage der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Das ist ihr Lohn, die Hölle dafür, dass sie ungläubig waren und sich über meine Zeichen und meine Gesandten lustig machten. So, jetzt sind wir beim dritten Punkt. At-Takhasum. Drittens, At-Takhasum. Das bedeutet Streit an Yawm al-Qiyamah. Der Streit an Yawm al-Qiyamah. Also Yawm al-Qiyamah werden sich einige Leute streiten. Und wir werden uns anschauen, wer diese Leute sein werden. Und dieser dritte Punkt unterteilt sich wiederum in vier. Das heißt A bis D. A, B, C, D, also vier. Okay? A ist Al-Ibad wal-Ma'budin. Das heißt Anbeter und Angebeteter. Al-Ibad wal-Ma'budin. Anbeter und Angebeteter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Baum anbete oder so, oder einen Menschen anbete, Yawm al-Qiyamah, ich werde mich mit diesem Menschen streiten, obwohl ich ihn in Dunya als Gott genommen habe. B. Al-Atba' wal-Matbu'in. Also Folger und Gefolgter. Zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt einen angeblichen Sheikh und er sagt, Alkohol ist halal. Okay? Damit macht er Istihlal und das ist Kufr. Und wenn ich sage, okay, ich weiß, Allah hat Alkohol haram gemacht, aber mein Sheikh hat es halal gemacht, Alkohol, und du folgst ihm darin, dann bist du ein Käfer und hast ihn zum Gott genommen. Und diese zwei werden sich auch Yawm al-Qiyamah streiten. Aber natürlich wegen diesem Thema, wegen dem Kufr und so weiter, habe ich auch zwei Vorträge gemacht, Tekfir und Hinderungsgründe im Tekfir, und das soll man sich inshallah dann anhören, für ein richtiges Verständnis. Und C, Al-Insan wal-Qarin. Al-Insan wal-Qarin. Das bedeutet Menschen und Shaitan, der jeder Person folgt. Also jeder Mensch hat einen Karin. Ein Karin, ja, ein Shaitan. Ein Shaitan, der mit dir ist. Und der dir immer was für schlechte Sachen macht. Und Yawm al-Qiyamah, diese zwei werden sich streiten. Insan wal Karin. Und das vierte, beziehungsweise D, ist Al-Insanu Ma Ada'i. Ma Ada'i. Also Al-Insanu Ma Ada'i. Oder Ada'i. Also der Mensch mit sich selber und seinem Körper. Der Mensch streitet da mit sich selber und seinem Körper. Wir erwähnen inshallah jetzt zu den Punkten einige Ayats, die also in Bezug auf Anbeter und Angebeteter, also in Bezug auf Götzen, Surah 10, Vers 28. Und am Tag, da wir sie alle versammeln, und dann werden wir zu denen, die Allah etwas beigesellt haben, sagen, bleibt an eurem Platz, ihr und eure Teilhaber. Wir trennen sie dann voneinander. Ihre Teilhaber sagen, nicht uns habt ihr gedient. Und andere Interpretation ist, dass es Shayatin sind. Also Anbeter und der Angebetete, beide kommen in die Hölle. Zum Beispiel, du hast einen Stein angebetet, der Stein kommt mit dir in deine mit dir in die Hölle. So. Also Anbeter und Angebeteter. Also A unterteilen wir nochmal. Punkt A unterteilen wir nochmal. Erstens haben wir unterteilt in Bezug auf Götzen. Jetzt in Bezug auf Engel. Surah 34, Vers 40 bis 41. Und am Tage, da er sie alle versammelt, hierauf er zu den Engeln sagen wird, diese da pflegten sie, euch zu dienen. Werden sie sagen, Preis sei dir, du bist unser Schutzherr, nicht sie. Nein, vielmehr dienten sie den Dschinn, die meisten von ihnen glauben an sie. So. In Bezug auf Isa a.s., was ist mit ihm? Isa a.s. wird heutzutage sehr viel angebetet, aber er selber ist in einer hohen Stufe oder kommt in einer hohen Stufe ins Paradies. In Surah 5, Vers 116. Und wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Mariams, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nimmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern, wird er sagen, Preis sei dir. Es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Wenn ich es tatsächlich doch gesagt hätte, dann wüsstest du es bestimmt. Du weißt, was in mir vorgeht, aber ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge. Jan, er sagt, du weißt, was in mir vorgeht. Damit sagt er, er kam nicht mal auf die Idee. Er kam nicht mal auf die Idee zu sagen, dass er Gottes Sohn ist. Wie die Mushrikin von den Christen es behaupten. Sura 5, Vers 117. Das gehört auch zu A. Ich habe ihnen nur gesagt, was du mir befohlen hast. Nämlich, dient Allah meinen und euren Herrn. Und ich war über sie Zeuge, solange ich unter ihnen weilte. Seitdem du mich abberufen hast, bist du der Wächter über sie. Du bist über alles Zeuge. So. Jetzt erwähnen wir einige Ayat zu Punkt B. Das heißt zu Folge und Gefolgt. Al-Atba' wal-Mutba'in. Sura 14, Vers 21 bei B. Und sie erschienen alle vor Allah. Dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: Wir waren doch eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns nun vor Allahs Strafe etwas nützen? Sie sagen, wenn Allah uns recht geleitet hätte, fürwahr hätten auch wir euch recht geleitet. Gleich ist es in Bezug auf uns, ob wir ängstlich sind oder standhaft bleiben. Es gibt für uns kein Entkommen. Und Sayyid Qutb Rahimullah sagt, sie sind schwach, weil sie ihre Freiheit der Entscheidung weggegeben haben. Sura 16, Vers 78. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein möget. Und Gehör und Augenlicht sind die Lerninstrumente und die Herz und das Herz verarbeitet das. Also Hören und Sehen sind die Instrumente, um Informationen aufzunehmen, und das Herz verarbeitet diese dann. Okay, das heißt, der Mensch soll sich anstrengen, selber die Wahrheit zu finden. Und Sura 29, Vers 12. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen zu denjenigen, die glauben: Folgt unserem Weg. Lasst uns eure Verfehlungen tragen. Tragen werden sie aber nichts von ihren Verfehlungen, denn sie sind fürwahr Lügner. Aber Sura 29, Vers 13. Ganz gewiss werden sie ihre eigenen Lasten tragen und auch weitere Lasten zu ihren eigenen Lasten hinzu. Und sie werden am Tage der Auferstehung ganz gewiss befragt werden, nach dem, was sie zu ersinnen pflegten. So, also in der einen Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Kuffar sagen, sagen zu den anderen, folgt unserem Weg, wir werden eure Sünden tragen. Und Allah sagt dann, sie werden ihre Sünden nicht tragen. Eine Ayah später sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie kriegen die Sünden von sich selber und danach noch andere drauf. Also kriegen Lasten zu ihren Lasten. Was bedeutet das? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, dieser Hadith ist in Bukhari, wer zum Guten aufruft, kriegt den Lohn von jedem, der danach handelt. Und wer zum Schlechten aufruft, kriegt die Strafe von jedem, der danach handelt. Okay? Wenn ich zum Beispiel eine Musik mache und diese Musik verbreite ich dann unter den Menschen, dann kriege ich Sünde für jeden, der diese Musik sich anhört. Warum? Ich habe die Sünde verbreitet. Aber wenn ich zum Beispiel eine gute Tat begehe und die Leute oder einen Vortrag mache über Qiyam al-Layl oder so, das Nachtgebet, und jeder, der das Nachtgebet dann deswegen verrichtet, diesen Lohn kriege ich auch gerne.